Moin Moin, Freunde der Sonne, Freunde der Nacht. Moment, ich muss irgendwas raussuchen, weil das gibt ja auch einen Podcast für meine Webseite. Deshalb muss ich euch begrüßen mit Hallo, hier ist Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. So, das wird jetzt hier auf Facebook gerade live gepostet. Hochgeladen oder ja, gepostet und hochgeladen. Und morgen, wenn ich es schaffe, also wenn ihr das anhört, ist es dann morgen Donnerstag. Und ja, was ist passiert? Irgendwie wieder sehr kurios. Ich sage, ich müsste erst immer nachdenken, welchen Leuten ich irgendwas schicke. Auf jeden Fall, heute Morgen gegen, ich will ja nicht lügen, 9, oder was war so 10 Uhr, glaube ich, 9:30 hat's geklingelt bei mir und die Polizei stand vor der Tür. Das reimt sich zwar, ist aber überhaupt nicht lustig, mit einem Durchsuchungsbeschluss für meine Wohnung. Ja. Da hat jemand eine Anzeige bei der Polizei gegen mich gemacht. Die haben mir auch gesagt, wer es war. Und ja, Mädel, was stimmt mit dir nur nicht? Aber egal, so, muss vielleicht mal eine Zigarette anmachen. Hatte, in Anführungszeichen. So eine geisteskranke Freundin, obwohl Freundin, eine geisteskranke, psychisch gestörte bei mir in der Freundesliste, die mir einen Job angeboten hatte. Und weil sie mir immer so dermaßen auf den Sack gegangen ist, habe ich gesagt, du, ich kann zwar für dich arbeiten, aber ich habe keinen Impfausweis. Also ich habe schon einen, aber der ist gefälscht. Aber das bleibt unter uns, habe ich gesagt, unter uns? Egal, keine Ahnung. Und ja, Moment, meine Zigarette ist gerade ausgegangen. Immer ein Zuschauer rein, ein Zuschauer raus. Leute, es wird gerade interessant. Auf jeden Fall, ja, ich bin die nicht mehr losgeworden. Ne? Die wollte unbedingt, dass ich für sie arbeite. Und auch noch schwarz, glaube ich. Und dann habe ich dann später gesagt, hier, du. Ja, ich kann ja für dich arbeiten, aber ich habe einen, oder sag ich bin gegen das Impfen, ich habe einen gefälschten Impfausweis. Und das hat sie wohl der Polizei zu Gute gegeben. Keine Ahnung, sowas in der Art. Auf jeden Fall stand heute Morgen die Polizei bei mir vor der Tür. Und ja, Hausdurchsuchung. Leck mich am Arsch. Also ich war doch nie so schnell wach. Und ja, und ob sie reinkommen dürfen oder ob sie das vor der Tür besprechen könnten, ist auch klar. Könnt ihr reinkommen, war ein Mann und eine Frau. Und ja, sie wollten gerne meine Wohnung durchsuchen, um die gefälschten Impfpässe zu finden, weil ich dem Mädel geschrieben habe, die kannst du günstig im Internet für 50 Euro kaufen. Und ja, ich habe keine andere Möglichkeit gesehen, sie loszuwerden. Ne? Und ja, und ja, da fingen sie an, so meine Schränke zu durchsuchen. Also nicht durchzuwühlen, zu durchsuchen. Mann und Frau. Und dann habe ich gesagt, ihr braucht, ich weiß gar nicht, ob ich gesagt habe, ihr braucht nicht weiter suchen. Ich habe denen dann meinen Impfausweis gezeigt. Und der Polizist meinte, der sieht aber ziemlich neu aus. Ich sage, ja, ich habe meinen anderen leider verloren damals, weil er meinte, da steht ja gar nichts drin. Ja, ich habe gesagt, ja, ich habe meinen leider damals verloren, deshalb habe ich einen neuen bekommen, deshalb steht da nur die Impfung drin und irgendwie eine Tetanus-Impfung oder was, ne? Und weil dann meine Hausärztin direkt um die Ecke war oder ist, ob es noch weiter ist, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja, ob wir da eben zusammen hinlaufen. ob wir da hingehen können. Also ich bin dann vorgelaufen, sie haben mich dann ja, verfolgt nicht, dann sind dann mit dem Wagen vorgefahren und dann sind wir dann zu meiner Hausärztin rein. Ich wollte die eigentlich nur anrufen und mich für den Stress entschuldigen und dann sind wir halt rein und ja, die haben dann halt bestätigt, dass der Impfausweis echt ist und ja, das war so die Story heute am frühen Morgen und ja, die haben halt gesagt, ich soll gucken, was ich auf Facebook poste und so, aber dass jemand direkt eine Anzeige gegen mich macht, boah, die Leute müssen dich ja hassen, ne? Aber ich kenne das, ne? Weil ich hatte mal vor Jahren, da habe ich noch in Solingen gewohnt, habe ich auch eine Zeugenaussage gemacht und habe gesagt, hier, bitte haltet meinen Namen daraus, weil das ging irgendwie um einen Einbruch und ich habe Leute beobachtet, die ins Schuhgeschäft eingebrochen sind und was war's, wo ich dann den Brief bekommen habe, standen die Leute drin, die ich als Täter bei der Polizei unter Phantombilder erkannt hatte, die Leute, die ich auf dem Phantombild erkannt hatte, sowas in der Art, indefiniziert hatte und dann stand dann mein Name drin, obwohl ich gesagt hatte, haltet meinen Namen raus. Und ich denke mal, das Mädel hat auch gesagt, bitte, haltet meinen Namen raus. Nein, sie haben mir den Namen gesagt. Und ich weiß ja, zu welchen Leuten ich gesagt habe, ich habe gefälschte Aus oder ich habe einen gefälschten Ausweis. Ne? Deshalb, ich hatte erst jemand anders in Verdacht, aber dann haben sie mir halt den Namen gesagt. Hey, das reimt sich sogar. Ja, das war, und dann haben sie gefragt, wo mein Hund ist. Also ich war noch gar nicht richtig wach. Da habe ich zu den Polizisten gesagt, sie wissen aber ziemlich viel über mich. Und dann hat der Polizist zu mir gesagt, naja, sie haben hier ein Hundeköpfchen stehen und einen Fressnapf. Und ich sage, ja, stimmt, ja, das ist ein Pflegehund von mir. Und hallo Anita, ist ein Pflegehund von mir. Und ja, und ja, ich sage, die haben hier an der Türe gekloppt. Ich hatte nur meine Jogginghose an, stand da mit meiner dicken Wampe davor, hab gesagt, darf ich mir erstmal was anziehen? Und ja, keine Ahnung. Also, ich habe das gefragt, wie es weitergeht. Und gesagt, die hatten einen offiziellen Durchsuchungsbeschluss von der Staatsanwaltschaft, das muss man sich mal vorstellen. Und der ist schon vor 3 Monaten ausgestellt worden. Da habe ich zu denen ja auch gesagt, die haben aber lange gebraucht, um hier vorbeizukommen. Und dann stand da, ich habe mir das mal durchgelesen in diesen Durchsuchungen. Die wollten auch meine Handys mitnehmen und oh, das wäre die Katastrophe gewesen, weil ohne Handy bin ich aufgeschmissen. Ne? Dann hat sie dann auch noch freiwillig gesagt, ich habe aber 2 Handys und ja, das muss dann alles ausgelesen werden. Und wenn ich jetzt einen gefälschten gehabt hätte, ne? Aber ich sag mal, wenn ich einen gefälschten gehabt hätte, würde ich ja nicht mit rumprahlen. Das würde ich ja für mich behalten. Ne? Ja, wie gesagt, das werde ich morgen auf meinem Podcast Oldenburg, deine Stadt hochladen, wenn ich es schaffe. Oh, ich hatte so Magenschmerzen heute den ganzen Tag. Also, der Tag war für mich gelaufen. Ne? Ich wollte eigentlich heute über Leben und Tod sprechen und weil ich muss mir ja mal was Neues einfallen lassen für meinen Podcast und ja, aber das werde ich jetzt trotzdem machen, weil im Fernsehen läuft gerade Two and a Half Men auf ProSiebenSat.1 und ja, also Leute, wenn ihr wirklich einen gefälschten Impfausweis habt, prahlt damit nicht rum oder macht damit keine Scherze, das geht nach hinten los. Aber ich habe mir da auch wirklich keine Gedanken gemacht. Ich wollte das Mädel einfach nur loswerden, damit sie mich nicht weiter vollsülzt in ihren Fake oder in ihren selbst aufgemachten Betreuungsscheiß mit beizutreten. Und wir hatten zusammen eine Ausbildung zum Betreuungsassistent gemacht. Und War sogar so überrascht, warum die mich anschreibt, aber ich kann mir das schon vorstellen, weil die als Chefin, das ist, wäre eine Katastrophe geworden. Und ja, wie gesagt, ich wollte eigentlich ein bisschen über Leben und Tod sprechen heute auf meinem neuen Podcast und habe aber jetzt soweit ja, den Faden verloren und darf auch nicht länger als eine Stunde hier auf Facebook machen, weil ich das später runterlade als MP3, dann nochmal auf meinen Podcast hochlade und der darf nicht länger als eine Stunde gehen. Ich habe es noch nie länger als eine Stunde geschafft, schon, aber dann fängt es an zu piepen. Deshalb, ich weiß nicht, ob man, ich glaube, die Sprechzeit ist auf eine Stunde begrenzt. Ja, gerade ein fantastischer Sonnenuntergang gewesen. Ich habe Fenster auf, ich weiß nicht, ob man hörte, dass die Vögel zwitschern draußen. Und ja, wollte mal so ein bisschen über das Leben philosophieren, wollte ich heute eigentlich machen, aber irgendwie habe ich da gar keinen Bock drauf. Könnt ihr das hören, wie die Vögel zwitschern? Ja, Leben und Tod. Ja, jetzt muss ich erst mal gucken, wie ich den Einstieg hier hinbekomme. Ja, wie ist die Welt entstanden? Und ist alles nur ein großer Zufall? Und haben Tiere auch eine Seele? Und wenn ja, ab wann fängt die Seele an? Hund, Katze, Maus, haben Tiere eine Seele und deshalb, oder halt nur gewisse Tiere, wie gesagt, ein Hund, eine Katze, Elefant, keine Ahnung, und haben Menschen eine Seele, bestimmt die Seele über den Charakter eines Menschen und sollten Tiere eine Seele haben, wäre es schon ein bisschen sehr kompliziert, weil hatten dann Dinosaurier auch eine Seele und weil die Welt oder sagen wir mal das Tierreich besteht ja praktisch nur aus Fressen und gefressen werden. Ne? Ein Fisch wird geboren, wird vom größeren Fisch gefressen, der größere Fisch wird von noch einem größeren gefressen. Und der noch größere frisst dann den anderen großen Fisch, ne? So, und hatten dann die Fische eine Seele, die nur dafür geboren worden sind, um fressen und gefressen werden, oder? In Afrika, der Löwe frisst eine Antilope, so. Hat die Antilope eine Seele gehabt und, wie gesagt, die Welt, das Tierreich, wenn man davon mal ausgeht, besteht nur aus Fressen und gefressen werden. Und wie ist alles entstanden? Ne? Und das ist schon sehr... Ob die Menschen eine Seele haben? Gibt es ein Leben nach dem Tod? Bis jetzt ist noch keiner von den Toten zurückgekommen. Und ja, es ist schon ein sehr komplexes Thema. Sind wir die einzigsten in diesem Universum? Und ja, wie gesagt, ich will ja nicht Gotteslästern, aber wer hat Gott erschaffen? Also es ist, was war als erstes da, die Henne oder das Ei? Ne? Und es ist... ja, da kann man sich, glaube ich, Moment, jetzt muss ich gehen, was total unhöflich ist. Es ist, ja, ich glaube, wenn man da wirklich intensiv drüber nachdenkt, dann wird man bekloppt in der Birne, ne? Weil aus dem Nichts, wenn man mal guckt, man tut, wenn man eine Blume hat, eine Rose oder was, ich hatte früher ein Teleskop, ne? Und nach ein paar Wochen oder Tagen, wenn man dann den Wassertropfen von dem Blumenstängel und das mit Mikroskop getan hat, war da Leben drin, ne? Waren da Bakterien drin. Und Bakterien ist ja auch Leben. Und deshalb ist es, oder wie sich alles entwickelt hat von den Neandertalern, Steinzeitmenschen, Ägyptern, Römern und bis zur heutigen Zeit. Ne? Das ist, und wie schnell, ne, in den letzten 100 Jahren sich die Technik weiterentwickelt hat. Und ich muss noch mal gehen, sorry. Und ja, das wäre eigentlich heute mein Hauptthema gewesen. Aber ich sage, das mit der Polizei muss ich mal loswerden. Und ja, es ist. Man darf sich da, doch, man kann sich da schon Gedanken drüber machen, aber wie ist alles entstanden? Ne? Und sollte es Leben auf anderen Planeten geben, wovon ich schon auch mal ausgehe und andere Leute auch, wissenschaftlich, ich muss mal eben einen Schluck trinken, ich kriege ja einen trockenen Mund, Moment. Okay. Und eine rauchen muss ich auch noch hier. Wenn ich mein Mäuschen da habe, dann rauche ich ja weniger. Und weil Mama Maus sich dann immer aufregt, dass sie so nach Qualm riecht. Moment. Und ja, es ist. Ich sage, das kann man, glaube ich, gar nicht so in Worte fassen, dass alles durch einen Zufall, durch einen Zufall ist die Menschheit entstanden. Auf einmal war das Universum da, hat sich ausgedehnt und plopp. Es waren ja Millionen, Milliarden Jahre, bis die Erde so geworden ist, bis sie jetzt ist. Und ja, es ist schon etwas sehr Besonderes und deshalb sollte man das Leben ja genießen und nicht den Müttern oder Vätern, wenn eine Scheidung oder keine Scheidung da, wenn man nicht verheiratet war. Ich hoffe, ich habe mein Handy wieder so liegen, damit man ja flach auf dem Tisch mit einer Plastikdose mit Ostergummibärchen drunter. Ich hoffe, man versteht mich. Und ja, deshalb sollte man also nicht den Kindern die Zukunft verbauen, nehmen, indem man halt den Kontakt zur Mutter oder Vater unterbindet. Und weil sagt, dieses Leben hier ist etwas ganz Besonderes. Jetzt kriege ich wieder Magenschmerzen. Ah, deshalb muss ich jetzt auch gleich abbrechen. Aua. Aua. Ah, wieder so ein scheiß Sodbrennen, obwohl ich da Tabletten gegen nehme. Sagt, das Leben ist etwas ganz Besonderes. Und wie es entstanden ist, wird nie, nie jemand herausfinden. Ich muss doch mal gehen, sorry. Und ja, mich hätte es mal interessiert, wie die Welt in 100 Jahren, in 100 Jahren oder in 1000 Jahren, ne? Obwohl 100 Jahre, ja, wir müssen jetzt mal abwarten, was diese Fruchtfliege Putin jetzt macht, ne? Ob das überhaupt noch hinkommt oder ob wir doch auf einen Atomkrieg hin steuern und wie gesagt, ich möchte keinen Krieg miterleben, auf jeden Fall jetzt nicht den dritten. Weil, sorry. Weil das wird die Erde zerstören und ja, da könnte ich auch so anfangen zu heulen, daran zu denken, wie es jetzt die nächsten Wochen, Monate. Ich glaube nicht, dass es noch Jahre dauert. Es wird sich in den nächsten Wochen entscheiden, ob Putin den Knopf drückt oder nicht den Knopf drückt. Und ja, das ist keine schöne Zeit in dem Moment oder jetzt in dem Moment, in diesem Moment. geht irgendwo die Sonne auf. Ja, und nimmt das Schicksal seinen Lauf. Ne? Ja, wie gesagt, ich wollte auch nur mal ganz kurz mich melden, weil ich ja versprochen hatte, heute einen Podcast zu machen. Und ja, ich muss noch mal gehen. Sorry, jetzt bin ich wieder voll drauf hier. Mein Gena-Podcast. Ja, wie gesagt, so diese Welt, wenn man sich wirklich mal drüber nachdenkt, auch wie schnell das Leben eigentlich vorbei ist. Ne? Also, man ist geboren, hat eine einigermaßen glückliche Kindheit und ruckzuck ist man alt oder so alt, wie man sich fühlt und ja, und kann diesen Planeten schon fast wieder verlassen. Und ich bin ja auch schon in dem Alter, wo man mit einem Bein in der Kiste hängt und ja, und wie schnell die letzten Jahre vorbeigegangen sind. Wahnsinn, also wirklich Wahnsinn. So, das war's jetzt auch erstmal. Ich wollte mich nur mal ganz kurz melden, ich sag, das tue ich nachher, nicht nachher, morgen auf meinen Podcast hochladen. Oldenburg, deine Stadt. Und ja, das war's erstmal. Ich wollte mal ein bisschen Dampf ablassen, ein bisschen Melancholie in den Raum werfen. Und ja, thank you for listening oder thank you for watching. Ja, ist ja eigentlich ein Video jetzt hier, aber man sieht mich ja nicht. Und deshalb dann thank you for listening. Und ja, morgen auf meinem Podcast und ich wünsche euch allen noch einen angenehmen Abend. In diesem Sinne, Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. Ciao.